Erster Dies ist ein Lied für den Musikmeister. Es ist von David und wird mit Saiteninstrumenten gespielt. Zweiter Höre, Gott, mein Rufen. Achte auf mein Gebet. Dritter Ich rufe zu dir von weit weg. Mein Herz ist müde. Führe mich auf einen sicheren Ort, der für mich zu hoch ist. Vierter Du warst immer mein Schutz. Du warst wie ein starker Turm vor meinen Feinden. Fünfter Lass mich immer in deinem Zelt wohnen. Dort will ich sicher sein, unter deinem Schutz. Sechster Gott, du hast meine Versprechen gehört. Du gabst mir Land, wie du es denen gibst, die dich ehren. Siebter Gib dem König viele weitere Tage zu leben. Seine Jahre sollen sehr lang sein, wie viele Menschen leben. Achter Er soll immer vor Gott regieren. Lass Güte und Treue ihn beschützen. Neunter Dann will ich immer dein Lob singen. Jeden Tag will ich meine Versprechen halten,